Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 67. Der Besuch der Väter bei den Kindern des Mittags. Und so kamen sie nun wohlbehalten bei den Kindern des Mittags an, welche, als sie solcher Ankunft ansichtig wurden, alsobald alles verließen und hinzueilten zum Empfange der Erzväter, um dieselben würdigst zu begrüßen. Jedoch, als die zahlreichen Kinder des tragenden Tigers ansichtig wurden, ergriff sie eine große Furcht, denn sie kannten die grausame Beharrlichkeit dieses Tieres und hatten solche erfahren bei einer Gelegenheit, allwann sich einige Jünglinge zusammenmachten, um eine Reise nach Hanoch, von dem sie Reden gehört hatten, zu unternehmen. Das Tier durfte ihnen zwar nicht zuleide tun, sondern sie nur durch seine grimmsprühende Gestalt und wutentbrannte Bewegung zurückschrecken und also abhalten von ihrer Torheit. Aber es gab ihnen seine Muskelkraft doch dadurch zu erkennen, dass es einen Ochsen, das heißt einen aus dem Dickicht herbeigeeilten Riesenauerstier, vor ihren Augen mächtig anfiel und denselben also gleich auch verzehrte samt Haut und Haaren. Diese Szene brachte die wenigen Reiselustigen auch alsobald zum Umkehren und benahm ihnen auch die fernere Reiselust gänzlich. Und das umso mehr, als der Anführer der kleinen Schar sogar mit einem tüchtigen Schwanzhiebe von Seiten des Tigers gar kräftig bedient wurde. Daher hatten vermöge solcher Lektion diese Kinder auch einen ganz besonderen Respekt vor diesem Tiere und wunderten sich nicht wenig darüber, dass sie dem Asmael sahen auf dem Nacken des Tieres furchtlos sitzen und sich gar bequem tragen lassen. Da aber Adam alsobald merkte ihre Furcht, so sprach er zum Henoch: Siehe, die Kinder scheuen sich vor dem gewaltigen Träger Asmaels, gehe hin und stärke sie im Namen des Herrn, auf dass ihnen benommen werde die Furcht und sie sich uns nahen mögen zum Empfange meines Segens. Amen. Und alsobald trat Henoch hin zu den scheuen Kindern und redete sie mit folgenden Worten an, sagend: Höret alle, ihr Kinder Adams, ihr Kinder voll Weisheit, was ist's, das euch zurückschauern macht beim Anblicke eines mächtigen, aber doch wohlgehorchenden Tieres? Wozu habt ihr stets Weisheit überkommen und habet Furcht vor dem, was euch gehorchen soll? Es ist aber, dass ihr irgendwann selbst aus dem Gebiete des Gehorsams, welcher die Grundfeste aller Weisheit ist, getreten seid und sodann zurückgewiesen wurde durch die Macht des starren Gehorsams solches Tieres. Sonst ließe es sich kaum denken, woher eure Furcht stammen sollte. Die Kinder aber antworteten: Höre, Henoch, Großsohn Jareds, es ist so, wie du sagtest, es versuchten sich fünf Jungen im Ungehorsame gegen unsere Willen insgeheim, denn ihr Auge hatte einen lüsternden Blick gen Hanoch gemacht, aber ihre Füße wurden alsobald von einem solchen Tiere in das Gebiet der Grundfeste der Weisheit zurückgewiesen. Da sie uns hernach aber kundgaben, welche große Stärke und Grausamkeit sie an solchem Tiere erfahren, so scheuen wir uns davor. Henoch aber erwiderte ihnen: Oh, dass ich nicht wüsste, was eure Herzen lange schon bedrängt hat. Wohl euch von oben, dass nur eure Kinder es waren, in denen ein arger Same von euch gelegt Wurzeln fassen wollte, sonst wäre dieser Tiger ein übler Verräter an euch geworden, und der, den das Tier auf seinem Nacken trägt, hätte eure Weisheit zur großen Torheit gemacht. Nun aber gehet unerschrocken hin zum Erzvater Adam, auf dass er euch gebe, woran euch nun vor allem Not tut. Und so fasset im Namen des Herrn Mut und folget mir ohne Furcht. Amen. Und sogleich folgte eine Schar der anderen, sich hin zum Adam begebend, allwo sie niederfielen auf ihre Angesichter, und Adam segnete sie. Da aber alle den Segen empfangen hatten, wurde Enos beauftragt, ihnen anzuzeigen, dass sie sich erheben sollten. Als solches nach alter Sitte geschehen war, da brachten sie dann alsogleich Früchte, Brot, Milch und Honig und reichten es dem Adam und seinen Großsöhnen. Und sie rührten alles an und lobten mich für alle solche Gaben an die Kinder, hießen dann dieselben bei 30 Schritte zurücktreten, damit nun wieder Henoch über diese Mittagsgegend einige Worte aus der Tiefe des Lebens in Gott reden solle. Allein als diese Kinder des Mittags eben zurücktreten wollten, fing der Tiger so gewaltig zu brüllen an, dass die Erde unter ihren Füßen bebte und all die Mittagskinder vor Furcht zur Erde sanken und gar ängstlich um Hilfe zu rufen anfingen. Adam selbst wandte sich zum Henoch und fragte ihn, was das bedeuten solle. Auch Seth und die übrigen taten desgleichen, da außer dem Henoch und Asmael niemand solches Benehmen des Tigers verstand, denn Henoch verstand es aus mir und sein Jünger aber aus Henoch, darum er auch ohne alle Furcht auf dem Nacken des gewaltig brüllenden Tigers ruhig saß. Henoch aber wandte sich ehrfurchtsvoll zum Adam und sprach: O Vater, so du willst, so rühre an die Zunge des Tieres, und das Tier wird dir kundgeben, worum es also gewaltig brüllt. Adam aber sagte: Henoch, ist mein Finger denn mächtiger denn der deine? Henoch aber erwiderte: Vater, dein Finger ist aus Gott, meiner nur aus dir. Darin liegt die Macht deines Fingers zur Verherrlichung des Namens Jehova. Adam aber rührte die Zunge des Tieres an, und sogleich ließ das Tier folgende verständliche Worte gewaltig erschallen, welche also lauteten: Adam, du großer Schluss und Anfang aller Schöpfung aus der Hand Gottes, siehe, die du zurücktreten ließest, haben einen blinden Gehorsam, aber ihr Wille frevelt in dieser Blindheit. Daher erwecke zuvor ihre Treue im Herzen und mache bescheiden ihren Willen. Dann erst sieh, welche Früchte dir der Mittag bringen wird. So du aber Mahlzeit halten willst im Geiste, da bescheide deine Kinder nicht zurück, denn so ich einmal halte, da treibe ich meine Kinder nicht hinten an und bin doch nur ein Tiger. Amen. Höre. Amen. Ende dieses Kapitels.